heutigen Sendung. Von Hawaii nach Südasien, die indisch-klassische Gitarre, lernten wir Musiker kennen, die das Original, die hawaiianische Slide-Gitarre, weiterentwickelten und in Indien in unterschiedlichsten Formen etablieren halfen. Kommen wir zu dem Musikmeister, der in dominierender Weise dazu beitrug, dass diese neue Form der indisch-klassischen Gitarre in aller Welt bekannt wurde. 1950 wurde Vishwa Mohan Bhatt in Jaipur geboren, im indischen Bundesstaat Rajasthan. Seit seinem 15. Lebensjahr steht Vishwa Mohan Bhatt auf der Bühne. Er wurde von keinem Geringeren als von der Sita-Legende Pandit Ravi Shankar ausgebildet. Auch Vishwa Mohan Bhatt hat eine eigene Konstruktion entwickelt. Sie ist nach ihm benannt als Mohan Veena. Dieses Instrument besitzt 19 Saiten. Davon sind 3 für das Melodiespiel, 4 als Drohnen und 12 als mitschwingende Resonanzsaiten. Auf das Instrument üben die Saiten eine hohe Zugkraft von 250 Kilogramm. Damit besitzt die Mohan Veena eine Lautstärke, mit der Vishwa Mohan Bhatt auch auf großen Bühnen nur eine geringe Verstärkerleistung benötigt. Bhatt selbst stammt aus einer Musikerfamilie, deren Stammbaum mehr als 300 Jahre zurückverfolgt werden kann. Die Tradition wird mit den nächsten Generationen fortgeführt. Salil Bhatt, als der ältere Sohn, ging bei seinem Vater in die Lehre. Auch er spielt die Mohan Veena. Salil selbst entwickelte die Sattvic Veena. Der jüngere Bruder, Saurabh, wurde Komponist und der Neffe von Vishwa Mohan Bhatt spielt Sita und Tabla. Vishwa Mohan Bhatt hatte sich zum Lebensziel gesetzt, 25 erstklassige Mohan Veena-Spieler auszubilden. Das Ziel scheint realistisch und erreichbar, so seine eigene Einschätzung. Bei Vishwa Mohan Bhatt nahmen auch eine Vielzahl von Musikern aus dem Westen Unterricht, wie der Bassist Matt Malley, der Gruppe Counting Crows oder der Folkmusiker Harry Manx. Im Jahr 1994 erhielt Vishwa Mohan Bhatt für das Album A Meeting by the River einen Grammy, zusammen mit dem US-amerikanischen Slide-Gitarristen Ry Cooder. Nun wollen wir aber nicht ein Werk von Vishwa Mohan Bhatt hören, das dem Genre Fusion oder Weltmusik zugeordnet wird. Auch Vishwa Mohan Bhatt, gleichermaßen wie sein Sohn Salil, verwehren sich dieser Begrifflichkeiten. Sie legen Wert darauf, dass ihre Musik als Kooperationen verstanden wird. Das heißt, die eigene musikalische Position, also die der indischen Klassik, wird nicht aufgeopfert, zugunsten von nicht-indischen Stilrichtungen. Vishwa Mohan Bhatt spielt uns Raga Purvi in der klassischen Form der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik. Wir hören Abendraga Purvi, der zum Sonnenuntergang gespielt wird, aus einer Aufnahme aus dem Jahre 1997. Sie findet sich auf der CD Sounds of the Strings. Thank you. Heute bereits kennengelernt, dass im Jahr 1931 die Hawaii-Gitarre nach Indien kam und in vielfältiger Form zur indisch-klassischen Gitarre modifiziert wurde. Was mag dieser Entwicklungszeit von nahezu 80 Jahren noch folgen? Um den Musikernachwuchs ist es gut bestellt, mit Salil Bhatt als dem Sohn von Vishwamohan Bhatt und hoffnungsvollen Meisterschülern der Gitarristin Dr. Kamala Shankar, wie Sanjay Kumar, Nishant und Puneet Agrawal oder Shrikant S. Yajurvedi. Das Instrument selbst entwickelt sich gleichfalls weiter. Ein modernerer Sound hat mit der elektrischen Slide-Gitarre bereits Einzug gehalten. Prakash Sontak gehört in Indien zu den progressivsten Slide-Gitarristen mit seiner Neoclassical Fusion Band The Prakash Sontak Group. Die Idee der Elektrifizierung ist aber nicht ganz neu. Schon Van Shipley hatte in den 1940er Jahren seine eigene elektrische Stilgitarre konstruiert. Mit 8 Saiten. Nicht nur die indische Gitarre elektrifizierte er. Gleichermaßen verfuhr Van Shipley mit der Violine. Vor der Zeit der Unabhängigkeit Indiens galten Van Shipleys Kreationen noch als futuristisch. Shipley stammt aus Lucknow im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Shipleys Mutter spielte die Sitar. Auf seiner Gitarre studierte Van Shipley zunächst die indische Klassik unter der Musikerlegende Ustad Auloddin Khan. Auch auf der Violine nahm Shipley Unterricht für die indische Klassik und für die westliche Musik bei Dr. Witzer, einem deutschen Musikerlehrer oder Amerikaner. Die Quellen sind hier widersprüchlich. Gewiss ist der Einfluss des westlichen Musikstils aus diesem Unterricht in Shipleys Musik merklich hörbar. Seine ersten Aufnahmen realisierte Van Shipley für Filmsongs in den 50ern. In Pune arbeitete er für die Prabhat Film Company und später in Mumbai, in Indiens Filmhauptstadt. Für eine Vielzahl von Aufnahmen spielte Van Shipley mit dem Akkordeonspieler Enoch Daniels zusammen. Wir hören einen kurzen Ausschnitt, um uns einen Eindruck von Van Shipleys Spiel zu machen. Ross Ross Rossi ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1962 der Gramophone Company of India. Erst 8 Jahre später wurde sie auf der Platte veröffentlicht, die Van Shipley berühmt machte. The Man with Golden Guitar erschien im Jahre 1970. Im direkten Anschluss an den Ausschnitt aus Van Shipleys Ross Ross Rossi folgt der aktuelle Vertreter auf der indisch-elektronischen Slide-Gitarre, Prakash Sontak. Er stammt aus dem südindischen Bundesstaat Karnataka. Prakash Sontak lebt in Bangalore, dem indischen Silicon Valley. Prakashs Spiel auf der elektrischen Slide-Gitarre steht in der Tradition der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik. Prakash stammt aus einer Musikerfamilie. Sein Vater, Dr. R.P. Sontak, wie auch seine Mutter, Dr. Mani Sontak, lehrten für mehr als 40 Jahre an der Benares Hindu Universität. Ihnen ist es zu verdanken, dass sich der nordindische Gesang Hindustani Sangeet Vidyapeeth in Bangalore etablierte. Auf seinem Instrument, der Swarveena, kann Prakash sowohl im westlichen als auch indischen Musikstile spielen. Er ist als Solist und für Workshops weltweit unterwegs und in einer Vielzahl von Musikprojekten involviert. So trifft man Prakash in Lehara, einem indokanadischen Blues-Jazz-Funk-Trio. mit der Schweizer Gastsängerin Sarah Büchi. Auf großen Jazzfestivals wie dem Trondheim Jazz Festival in Norwegen steht Prakash mit der The Prakash Sonder Group im Neoclassical Fusion Stile auf der Bühne. Prakash führte auch Regie für Filmprojekte, für Dokumentationen gleichermaßen wie für Animations- und Werbefilme. Prakash Sontak ist trotz seiner musikalischen Ausflüge der Tradition der indischen Klassik sehr verbunden. Auf seiner elektrischen Doppelhals-Hawaii-Gitarre spielte er ein Album ein mit Gebetsliedern in der südindischen Sprache Kannada. Prakash Sontak präsentiert uns A Conversation in Kalyani. Raga Kalyani ist ein südindischer Raga, ursprünglich benannt als Yaman. Die Raga-Skala von Kalyani spielt Prakash am liebsten. Sie besteht in der aufsteigenden und absteigenden Form aus allen 7 Hauptnoten.